Deutschlandfunk, Studiozeit. Mit dem Hörspielprojekt Die Schlafwandler widmet sich Klaus Bulat dem einst gefeierten, heute fast vergessenen österreichischen Schriftsteller Hermann Broch. Seine groß angelegte Trilogie, untergliedert in die Jahre 1888, 1903 und 1918, gibt Einblicke in drei zeitliche und gesellschaftliche Etappen in Deutschland. Im ersten Teil der Trilogie, 1888, Pasenow oder die Romantik, bricht Leutnant Joachim von Pasenow, der Sohn eines adligen Gutsbesitzers, mit den standesgemäßen Erwartungen und geht eine Liaison mit einer Prostituierten ein. Pasenow wurde in drei Teilen produziert. Teil 2 und 3 hören Sie am kommenden Samstag auf unserem großen Hörspieltermin um 20.05 Uhr. Hermann Broch, Die Schlafwandler, 1888, Pasenow oder die Romantik, Bearbeitung und Regie Klaus Bulat, Teil 1. Erstes Kapitel. Im Jahre 1888 war Herr von Pasenow 70 Jahre alt. Und es gab Menschen, die ein merkwürdiges und unerklärliches Gefühl der Abneigung verspürten, wenn sie ihn über die Straßen Berlins daherkommen sahen. Ja, die in ihrer Abneigung sogar behaupteten, dass dies ein böser alter Mann sein müsse. Klein, aber von richtigen Proportionen, kein hagerer Greis, aber auch kein Fettwanst. Er war sehr richtig proportioniert, und der Zylinder, den er in Berlin aufzusetzen pflegte, wirkte durchaus nicht lächerlich. Er trug den Bart Kaiser Wilhelms I., doch kürzer geschoren, und an seinen Wangen war nichts von der weißen Wolle zu bemerken, die dem Herrscher das leutselige Aussehen verlieh. Sogar das Haupthaar, kaum gelichtet, wies bloß einige weiße Fäden auf. Trotz seiner 70 Jahre hatte es sich die Blondheit seiner Jugend erhalten, jenes rötliche Blond, das an faulendes Stroh erinnert, und einem alten Manne, den man sich lieber mit würdigerer Behaarung dächte, eigentlich nicht ansteht. Sah er in den Spiegel, so erkannte er jenes Gesicht wieder, das ihm dort vor 50 Jahren entgegengeblickt hatte. Und war Herr von Pasenow solcher Art mit sich nicht unzufrieden, so gibt es eben doch Menschen, denen das Äußere dieses alten Mannes missfällt und die es auch nicht begreifen, dass je eine Frau sich gefunden hatte, die diesen Mann mit begehrenden Augen betrachtet haben sollte, ihn begehrend umfing, und sie werden ihm höchstens die polnischen Mägde auf seinem Gute zugestehen und dass er sich ihnen mit jener etwas hysterischen und doch herrischen Aggression genähert haben dürfte, die kleinen Männern öfters eigentümlich ist. Jetzt befand er sich auf dem Wege zu seinem jüngeren Sohn, dem Premierleutnant Joachim von Pasenow. Immer wenn Joachim von Pasenow mit seinem Vater zusammentraf, stiegen Jugenderinnerungen auf, das verstand sich nur von selbst. Doch vor allem wurden die Ereignisse wieder lebendig, die seinem Eintritt in die Kadettenanstalt Kulm vorangegangen waren. Es waren allerdings nur Bruchstücke von Erinnerungen, die da flüchtig emportauchten, und regellos floss Wichtiges und Unwichtiges durcheinander. So ist es wohl völlig unwichtig und überflüssig, den Schaffer Jahn zu erwähnen, dessen Bild, obwohl er doch eine ganz nebensächliche Figur war, sich vor alle anderen Bilder schob. Dies mag daher rühren, dass Jahn eigentlich kein Mensch, sondern ein Bart war. Stundenlang konnte man ihm zuschauen und darüber nachdenken, ob hinter der struppigen Landschaft voll undurchdringlichen, wenn auch weichen Gebüsches ein menschliches Wesen hause. Am spannendsten war es, wenn Jahn gähnte, dann klaffte die haarige Fläche an einer vorbestimmten Stelle auf, dartuend, dass dies auch der Ort sei, wo Jan Speise in sich einzuführen pflegte. Als Joachim zu ihm gelaufen kam, um ihm seinen bevorstehenden Eintritt in die Kadettenanstalt zu erzählen, war er gerade beim Essen, saß dort, schnitt Brotwürfel. Nun ist der junge Herr wohl recht froh. Und da war es Joachim zu Bewusstsein gekommen, dass er gar nicht froh war. Gerne hätte er sogar geweint. Aber da kein unmittelbarer Anlass dazu vorlag, hatte er bloß genickt und hatte gesagt, dass er sich freue. Dann gab es noch das eiserne Kreuz, das im großen Salon unter Glas und Rahmen hing. Es stammte von einem Paseno, der anno 13 an kommandierender Stelle gestanden hatte. Da es ohnehin an der Wand hing, so war es etwas unbegreiflich, dass man so viel Aufhebens machte, als Onkel Bernhard auch eines erhielt. Ihm war das eiserne Kreuz gleichgültig. Aber Helmut war in tolle Begeisterung geraten, als Onkel Bernhard mit der Division Göben an der Erstürmung Kissingens teilgenommen hatte. Übrigens war es nicht einmal ein richtiger Onkel, sondern ein Vetter des Vaters. Mutter war größer als Vater. Und alles auf dem Hofe gehorchte ihr. Joachim freute sich stets, dass er die gleichen blonden Haare hatte wie die Mutter. Er würde also auch größer als der Vater werden, vielleicht so groß wie Onkel Bernhard. Und als dieser auf ihn wies, so war er für einen Augenblick ganz einverstanden. Dann werden wir ja bald Kameraden in des Königs Rock sein. Mit Helmut ließ sich die Sache nicht besprechen. Der beneidete ihn und redete wie die Erwachsenen, die alle sagten, dass ein künftiger Soldat froh und stolz sein müsse. Niemals hatte Joachim es verwunden, dass er damals im Stillen von dem Verrätertum und der Heuchelei Helmuts überzeugt gewesen war. Denn hatte er es auch sofort gut machen wollen und ihm all seine Spielsachen geschenkt, so hätte er sie ohnehin nicht in die Kadettenanstalt mitnehmen dürfen. Und es war keine Entschuldigung. Auch die Hälfte des Ponys, das den Knaben gemeinsam gehörte, hatte er ihm geschenkt, so dass Helmut nun ein ganzes eigenes Pferd besaß. Diese Wochen waren eine unheilschwangere und doch eine gute Zeit. Niemals, weder früher noch später, war er mit dem Bruder je so befreundet gewesen. Dann allerdings kam das Unglück mit dem Pony. Helmut hatte für diese Zeit auf seine neuen Anrechte verzichtet und Joachim durfte über das Pony allein verfügen. Zwar war es kein sehr bedeutender Verzicht, denn der Boden war in diesen Wochen aufgeweicht und tief. Und es bestand ein strenges Verbot, bei solchem Boden auf die Felder zu reiten. Joachim aber fühlte das bessere Recht des Scheidenden. Und da überdies Helmut einverstanden war, ritt er unter dem Vorwand, den Pony in der Koppelbewegung zu machen, auf den Acker hinaus. Nur zu einem ganz kurzen Galopp hatte er angesetzt, als schon das Unglück geschehen war. Das Pony geriet mit dem Vorderbein in eine tiefe Grube, überschlug sich und konnte nicht mehr aufstehen. Helmut kam herbeigelaufen, dann kam auch der Kutscher. Das Pony lag dort, den struppigen Kopf in den Schollen des Ackers, und ließ die Zunge seitwärts aus dem Maule hängen. Joachim sah noch, wie er und Helmut dort knieten und den Kopf des Tieres streichelten, aber er vermochte sich nicht mehr zu entsinnen, wie sie heimgekommen waren, wusste bloß, dass er in der Küche stand, in der es mit einem Male ganz still geworden war, und dass alle ihn anschauten, als wäre er ein Verbrecher. Dann hatte er die Stimme der Mutter gehört. »Man muss es Vater sagen.« Und nun stand er plötzlich im Arbeitszimmer des Vaters. Und es war, als ob das Strafgericht, das die Mutter ihnen so oft mit dem verhassten Satze angedroht hatte, nunmehr aufgestapelt und angesammelt über ihn hereinbrechen müsste. Doch es erfolgte nichts. Der Vater ging bloß stumm und geradlinig in dem Raume auf und ab, und Joachim versuchte stramm zu stehen, blickte auf die Geweihe an der Wand. Als noch immer nichts erfolgte, begannen seine Blicke zu schweifen und blieben an dem blauen Sand in der Papierkrause des braunpolierten, sechseckigen Spucknapfes neben dem Ofen hängen. Fast hatte er vergessen, warum er hergekommen war. Bloß der Raum schien noch weiter als sonst zu sein, und in der Brust lastete etwas Eisiges. Endlich klemmte der Vater das Einglas ins Auge. »Es ist die höchste Zeit, dass du aus dem Hause kommst.« Dann sah er noch, wie der Vater die Pistole aus dem Kasten nahm. Ja, und dann erbrach er sich. Am nächsten Tag erfuhr er von dem Arzte, dass er eine Gehirnerschütterung erlitten hätte, und er war stolz darauf. Helmut saß an seinem Bette, und obwohl Joachim wusste, dass das Pony vom Vater erschossen worden war, sprachen sie nicht ein Wort davon. Und es war wieder eine gute Zeit, sonderbar geborgen und abgerückt von allen Menschen. Als er Premierleutnant geworden war, schenkte er Helmut ein Pferd, das er selber lange geritten hatte. Dennoch ließ ihn das Gefühl nicht los, als wäre er ihm etwas schuldig geblieben. Ja, als wäre Helmut ein unbequemer Gläubiger. Das war alles sinnlos und er dachte nur selten daran. Nur wenn der Vater nach Berlin kam, wachte es wieder auf. Und wenn dann Joachim nach der Mutter und nach Helmut fragte, so vergaß er nie, sich auch nach dem Befinden des Gaules zu erkundigen. Nun, da Joachim von Pasenow seinen Zivilgehrock angetan hatte und sein Kinn in ungewohnter Freiheit zwischen den beiden Ecken des offenen Stehkragens sich bewegte, da er den geschweiften Zylinder aufgesetzt und einen Stock mit spitz zulaufender Elfenbeinkrücke zur Hand genommen hatte, nun auf dem Wege ins Hotel, um den Vater zu dem obligaten Bummelabend abzuholen, tauchte plötzlich Eduard von Bertrands Bild vor ihm auf. Und es war ihm angenehm, dass die Zivilkleider keineswegs mit solcher Selbstverständlichkeit an ihm saßen wie an diesem Menschen, den er im Stillen manchmal einen Verräter nannte. Leider war es ja vorauszusehen und zu befürchten, dass er Bertrand in den Lokalen der Lebewelt, die er heute mit dem Vater besuchen musste, antreffen werde. Und schon während der Vorstellung im Wintergarten hielt er Ausschau nach ihm und war sehr mit der Frage beschäftigt, ob er einen solchen Menschen mit dem Vater bekannt machen dürfe. Das Problem hielt ihn auch noch gefangen, als sie in einer Droschke durch die Friedrichstraße zum Jägercasino fuhren. Sie saßen steif, ihre Stöcke zwischen den Knien, stumm, auf den schwarzledernen, brüchigen Sitzen. Und wenn ihnen eines der vorüberstreifenden Mädchen etwas zurief, so schaute Joachim von Pasenow gerade vor sich hin, während sein Vater, das Einglas starr im Auge, »Toll«, sagte. Ja, seit Herr von Pasenow nach Berlin kam, hatte sich vieles verändert. Und wenn man es auch hinnahm, so durfte man sich doch nicht der Einsicht verschließen, dass die neuerungssüchtige Politik des Reichsgründers höchst unerfreuliche Blüten gezeitigt hatte. Herr von Pasenow sagte, was er alljährlich sagte. »In Paris kann es auch nicht ärger zugehen.« Und es erregte auch sein Missfallen, dass eine Reihe greller Gasflammen die Aufmerksamkeit der Passanten auf den Eingang des Jägercasinos lenkte, vor dem sie nun hielten. Eine schmale Holztreppe führte zum ersten Stockwerk, in dem die Lokalitäten sich befanden, und Herr von Pasenow erstieg sie mit der geschäftigen Gradlinigkeit, die ihm eigentümlich war. Ein schwarzhaariges Mädchen kam ihnen entgegen, drückte sich in den Stiegenwinkel, um die Besucher vorbeizulassen, und da sie offenbar über die Geschäftigkeit des alten Herrn lachen musste, machte Joachim eine etwas verlegene und entschuldigende Geste. Von neuem war der Zwang da, sich Bertrand vorzustellen. Sei es als den Liebhaber dieses Mädchens, sei es als dessen Zuhälter, sei es als sonst irgendetwas Fantastisches, und kaum im Saale blickte er suchend umher. Aber natürlich war Bertrand nicht da, hingegen zwei Herren vom Regiment. Und nun fiel es Joachim erst ein, dass er sie doch selber zu dem Casino-Besuch animiert hatte, um nicht mit dem Vater oder gar noch dazu mit Bertrand allein sein zu müssen. Herr von Pasenow wurde, Alter und Stellung gemäß, wie ein Vorgesetzter, mit schmalsteifer Verbeugung und Zusammenschlagen der Hacken begrüßt, und gleich einem kommandierenden General erkundigte er sich, ob die Herren sich amüsierten. »Auch ein Glas Sekt?« »Verbeugungen und Lächeln. Sind doch niedliche Mädchen hier. Als ich heraufkam, begegnete ich einem durchaus ansprechenden Ding.« »Schwarzhaarig und mit Augen, die euch nicht gleichgültig bleiben können?« Joachim von Pasenow hätte vor Scham dem Alten die Kehle zupressen mögen, um solche geile Rede zurückzuhalten. Aber schon antwortete einer der Kameraden, dass dies offenbar Rusena gewesen sei. Wirklich ein ausnehmend hübsches Mädchen, dem man auch eine gewisse Vornehmheit nicht abstreiten könne. Wie überhaupt die Damen hier zum großen Teil nicht das seien, was man von ihnen halte, Vielmehr werde mit einiger Strenge von Seiten der Direktion eine Auslese getroffen und auf die Wahrung eines feinen Tones geachtet. Mittlerweile war Ruzhina wieder im Saale erschienen. Sie hatte ihren Arm unter den eines blonden Mädchens geschoben, und wie sie mit ihren hohen Turnüren und spitzen Taillen an den Tischen und Logen entlang strichen, machten sie tatsächlich einen vornehmen Eindruck. Als sie bei dem Tische vorbeikamen, wurde die scherzhafte Meinung geäußert, ob nicht Fräulein Ruzhina soeben die Ohren geklungen hätten. Herr von Pasenow fügte hinzu, dass dem Namen nach zu schließen, er wohl eine schöne Polin, also fast eine Landsmännin vor sich sähe. Nein, keine Polin. Bin Böhmin. Umso besser, die Polen taugen nichts, sind unzuverlässig. Na, ist ja egal. Joachim ärgerte sich, weil der Alte die Erinnerung an die Polinnen heraufbeschwor, musste aber selber an eine Erntearbeiterin denken, von der er als kleiner Junge auf den Wagen mit den Garben gehoben worden war. Aber wenn sie auch mit hart stakkatiertem Tonfall alle Artikel durcheinander warf und von die Direktor und das Stadt sprach, so war sie doch eine junge Dame, die in steifem Korsett und guter Haltung das Sektglas zum Munde führte und war etwas anderes als eine polnische Erntearbeiterin. Mochte das Gerede über den Vater und die Mägde wahr sein oder nicht, Joachim hatte damit nichts zu schaffen. Aber mit dem zarten Mädchen hier sollte der Alte nicht wagen, ebenso zu verfahren, wie er es vielleicht gewohnt war. Unvermittelt beginnt Joachim, mit den Kameraden von Bertrand zu sprechen. Ob sie schon lange nichts von Bertrand gehört hätten, was er wohl treibe. Ja, ein merkwürdiger, verschlossener Mensch sei Eduard von Bertrand. Aber die Kameraden haben schon viel Sekt getrunken, geben verkehrte Antworten und wundern sich über nichts mehr, nicht einmal über die Beharrlichkeit, mit der Joachim am Thema Bertrand hängen bleibt. Bis der Alte, hellhörig und geschäftig trotz allen Sektes, fragt, was denn Joachim jetzt mit diesem von Bertrand wolle. Suchst ihn ja, als ob er hier sichtbarlich versteckt wäre. Joachim verneint errötend, aber der Alte ist im Schwatzen. Ja, er habe den Vater, den alten Oberst von Bertrand, gut gekannt, der habe das Zeitliche gesegnet. Schon möglich, dass ihn dieser Eduard ins Grab gebracht hat. Er hätte es sich ja, hieß es, so sehr zu Herzen genommen, dass der Schlingel ausgesprungen sei, kein Mensch wisse warum und ob nicht etwas Schmutziges dahinter gesteckt habe. Joachim lehnte sich auf. Ich bitte um Verzeihung, das sind haltlose Ausstreuungen. Verzeihung? Am allerwenigsten ist Bertrand ein Schlingel zu nennen. Sachte, sachte! Und dann bemerkt er, wie jener die Brieftasche zieht, zwei große Scheine herausnimmt und sich anschickt, sie den beiden Mädchen zuzustecken. Danke, Papa. Schwiegerpapa. Schwiegerpapa, bessert sie sich aus und zwinkert zu Joachim. Na, mir kommt vor, dass dir mein Bengel gefällt. An meinem Segen soll's nicht fehlen. Hund, denkt Joachim. Aber der Alte hat jetzt Oberwasser. Ruzhina, schönes Kind, morgen komme ich als Brautwerber zu dir, wie es sich gehört, tipptopp. Was soll ich dir als Morgengabe mitbringen? Aber du musst mir sagen, wo dein Schloss steht. Joachim schaut weg, wie einer, der bei einer Hinrichtung nicht das Beil fallen sehen will. Aber da wird Ruzhina plötzlich steif, ihre Augen werden blind, die Lippen werden hilflos. Sie stößt eine Hand fort, die helfend oder zärtlich nach ihr greifen will, und läuft davon, um sich bei der Toilettenfrau auszuweinen. Na egal, ist auch spät geworden. Ich glaube, wir gehen, meine Herren. In der Droschke saßen Vater und Sohn nebeneinander, steif, die Stöcke zwischen den Knien, feindlich. Na, die 50 hast du doch genommen. Dann ist leicht weglaufen. Der Elende, denkt Joachim. Bertrand könnte zum Thema der Uniform etwas sagen, dass ein jeder, der viele Jahre die Uniform trägt, in ihr eine bessere Ordnung der Dinge findet als der Mensch, der bloß das Zivilgewand der Nacht gegen das des Tages vertauscht. Gewiss braucht er über diese Dinge nicht eigens nachzudenken. ist es ja der Uniform wahre Aufgabe, die Ordnung in der Welt zu zeigen und zu statuieren und das Verschwimmende und Verfließende des Lebens aufzuheben. So wird dem Mann, der des Morgens seine Uniform bis zum letzten Knopf geschlossen hat, tatsächlich eine zweite und dichtere Haut gegeben, und es ist, als ob er in sein eigentliches und festeres Leben zurückkehre. Abgeschlossen in seinem härteren Futteral, verschlossen mit Riemen und Klammern, beginnt er seines eigenen Untergewandes zu vergessen. Und die Unsicherheit des Lebens, ja, das Leben selbst, rückt fernab. Immer wenn Joachim von Pasenow gezwungen war, zivil anzulegen, kam ihm Eduard von Bertrand in den Sinn. Immer war er dann froh, dass die Zivilkleider nicht mit solcher Selbstverständlichkeit an ihm saßen wie an diesem Menschen. Und eigentlich war er immer neugierig zu erfahren, wie Bertrand über die Frage der Uniform dachte. Denn Eduard von Bertrand hätte natürlich alle Ursache, über diese Probleme nachzudenken. Hatte er doch ein für alle Male die Uniform abgelegt und sich für das Zivilkleid entschieden. Das war verwunderlich genug gewesen. Er hatte die Kadettenanstalt in Kulm 2 Jahrgänge vor Pasenow absolviert und hatte sich dort von den anderen in nichts unterschieden. Und dennoch, als er Sekondeleutnant geworden war, geschah das Unbegreifliche. Ohne äußeren Anlass hatte er den Dienst quittiert und war in einem fremdartigen Leben verschwunden. Oft glaubte er, die ganze Frage und auch Bertrand mit dem Wort »Kameraden in des Königs Rock« abtun zu können, obzwar er weit davon entfernt war, damit eine außerordentliche Hochachtung vor dem Rock des Königs ausdrücken zu wollen oder einer besonderen Eitelkeit zu frönen. War er doch sogar darauf bedacht, dass seine Eleganz über eine genau eingehaltene, vorschriftsmäßige Korrektheit nicht hinausginge oder von ihr abwiche. Er liebte es nicht, zivil anzulegen, und es war ihm recht, dass ihn die Uniform von dem Besucher anrüchiger Lokale abhielt, in denen er den Zivilisten Bertrand in Begleitung lockerer Frauenzimmer vermutete. Denn oft überkam ihn unheimlicher Angst, auch er könne in das unerklärliche Schicksal Bertrands hineingleiten. Als Joachim am nächsten Tage den Vater zur Bahn brachte, meinte dieser: »Nun, wenn du jetzt Rittmeister wirst, werden wir wohl auch ans Heiraten denken müssen.« »Wie wäre es mit Elisabeth? Sind schließlich ein paar hundert Morgen, die die Buttonsen in Leicester drüben haben. Und das Mädel wird das Ganze einmal erben.« Joachim schwieg. Gestern hätte er ihm beinahe um 50 Mark ein Mädchen gekauft, und heute versucht er es mit einer legitimen Verbindung. »Hat der alte Mann vielleicht auch noch Gelüste auf Elisabeth?« Aber unvorstellbar war es, dass einer überhaupt wagen könnte, Elisabeth zu begehren. Und noch weniger vorstellbar, dass jemand eine Heilige durch den eigenen Sohn vergewaltigen lassen wolle, weil er es selber nicht besorgen kann. Ja, man müsste alle Frauen der Welt vor diesem Greis schützen. Während sie den Bahnsteig entlang gehen und auch noch, als er dem Zug salutierend nachblickt, denkt er dies. Doch als der Zug verschwunden war, denkt er an Rougenat. Es verstand sich von selbst, dass man bei diesem schönen Frühlingswetter in guter Stimmung war und dass die Geschäfte sich gut anließen. So dachte auch Bertrand, der sich seit einigen Tagen in Berlin aufhielt. Aber im Grunde wusste er, dass seine gute Laune doch bloß von den Erfolgen herrührte, die er nun schon seit Jahren bei allen seinen Aktionen hatte, und dass er andererseits diese gute Laune brauchte, um Erfolg zu haben. Es war ein freundliches Gleiten, beinahe so, als müsste er sich nicht zu den Dingen hinbewegen, sondern als kämen sie entgegengeschwebt. Vielleicht war auch dies einer der Gründe gewesen, um deren Willen er das Regiment verlassen hatte. So viele Dinge gab es, die rings um sich anboten und von denen man damals ausgeschlossen war. Was sagten ihm einstens die Firmenschilder der Banken, der Rechtsanwälte, der Spediteure? Es waren tote Worte, die man übersah oder von denen man gestört wurde. Jetzt wusste er vielerlei von den Banken, wusste, was hinter den Schaltern geschah. Ja, er verstand nicht nur die Aufschriften der Schalter, Escompte, Valuten, Giroverkehr, Wechselkassa, sondern er wusste auch, was in den Büros der Direktion vor sich ging. All dies war sehr natürlich in sein Wesen eingeflossen, ihm so selbstverständlich wie jene messingene Tafel am Steinweg in Hamburg, Eduard von Bertrand, Baumwollimporte. Und dass nunmehr eine ebensolche Tafel in der Rolandstraße in Bremen und beim Cotton Exchange in Liverpool zu sehen war, machte ihn geradezu stolz. Als er Pasenow unter den Linden begegnete, eckig im langen Uniformrock mit den Epauletten, eckig die Schultern, während er die Seinen bequem in dem englischen Tuch bewegte, wurde ihm besonders fröhlich zumute, und er begrüßte ihn so vertraut und leicht wie immer, wenn er einen der alten Kameraden traf. Ja, er fragte ihn ohne weiteres, ob er schon zu Mittag gespeist habe und ob er nicht mit ihm bei Dressel frühstücken wolle. Pasenow vergaß angesichts des plötzlichen Zusammentreffens und der raschen Herzlichkeit, wie sehr er in den letzten Tagen an Bertrand gedacht hatte. Wieder schämte er sich, dass er, schön gekleidet in seiner Uniform, mit einem sprach, der sozusagen nackt in Zivil vor ihm stehen musste. Und am liebsten wäre er dem Antrag, gemeinsam zu speisen, ausgewichen. Aber er fragte trotz seines Widerwillens gegen jede Indiskretion, wo Bertrand denn überall gewesen sei. Der machte eine leicht wegwerfende Handbewegung, als schiebe er etwas Nebensächliches fort. Nun, mancherorts. Zuletzt in Amerika. Ja, Amerika. Amerika war für Joachim stets das Land der ungeratenen, verstoßenen und verkommenen Söhne gewesen. Und der alte von Bertrand ist wohl doch vor Kummer gestorben. Und Sie gehen wieder zurück? Nein, vorerst nicht. Vorerst muss ich nach Indien. Also ein Abenteurer. Und Pasenow sah sich in dem Lokale um, betreten, mit dem Abenteurer beim Mahle zu sitzen. Indes nun galt es durchzuhalten. So sind Sie also stets auf Reisen. Mein Gott, soweit es eben die Geschäfte verlangen. Aber ich reise gerne. Man soll bekanntlich immer das tun, wozu einen der Dämon treibt. Damit war es also heraus. Nun wusste er es. Bertrand hatte den Dienst quittiert, um Geschäfte zu machen. Aus Profitgier, aus Habsucht. Bertrand musste lächeln, und er lächelte so freundlich und gewinnend, dass auch Joachim nicht umhin konnte zu lächeln. So lächelten sie sich freundlich an, und ihre Seelen nickten sich durch die Fenster ihrer Augen zu, eben für einen Augenblick wie zwei Nachbarn, die sich nie gegrüßt und nun zufällig zu gleicher Zeit aus ihren Fenstern sich lehnen, erfreut und beschämt ob dieses unvermuteten Grußes und seiner Gleichzeitigkeit. Aus ihrer Beschämung retteten sie sich in die Konvention, und Bertrand sagte, sein Glas erhebend, »Pupille Pasenow«, worauf sie beide nochmals lächeln mussten. »Pupille, Bertrand«. Im Winter, zur Zeit der Hoffestlichkeiten, im Frühling, zur Zeit der Rennen und der Sommereinkäufe, bewohnte die Familie Battensen ein schmuckes Haus im Westend. Und an einem Sonntagvormittag stattete Joachim von Pasenow den Damen seinen Besuch ab. Selten kam er in diese entlegene Villengegend, die nach dem Muster der englischen Cottages sich rasch hier ausdehnte, obwohl bloß begüterte Familien, die eine ständige Equipage ihr eigen nannten, hier wohnen konnten, ohne des Nachteils der großen Entfernung zur Stadt allzu sehr gewahr zu werden. Nun umfing ihn Geborgenheit des Gartens, dessen Zäune durch Hecken verdeckt waren. Elisabeth und Joachim saßen auf den eisernen Gartenstühlen, deren Blechsitze, gleich erstarrten Brüsseler Spitzen, mit Sternen durchbrochen waren. Nun, meinte Pasenow, hier hätten sie ja ein wahres Refugium, und das Gespräch bewegte sich einige Zeit im Fahrwasser dieser bevorzugten Wohngegend, bis die Baronin, als wollte sie ihm eine frohe Überraschung bereiten, geheimnisvoll fast, ihm mitteilte, dass ihnen das Häuschen, das sie so lieb gewonnen hatten, zum Kaufe angeboten worden sei. Und in der Vorfreude des Besitzes forderte sie ihn auf, das Häuschen doch anzusehen, Le Tour du Propriétaire zu machen, wie sie mit ein wenig Verschämtheit und Ironie hinzufügte. Die Baronin ließ nicht ab, jede der Türen zu öffnen, und bloß die diskreteren wurden ausgelassen. Mit Zögern und einem kleinen Erröten wurde das Zimmer Elisabeths dem männlichen Auge gezeigt, doch mehr noch als dieses Gewölk weißer Spitzen, mit welchem das Bett, die Fenster, Waschtisch und Spiegel verhängt waren, wurde das Schlafzimmer des Ehepaares zum schamhaften und peinlichen Erlebnis. Fast verdachte er es der Baronin, dass sie ihn zum Vertrauten des Hauses und Mitwisser seiner Schande gemacht und gezwungen hatte. Denn nun stand vor seinem Auge, hier vor aller Augen, unverbrochen vor ihm. Als der Mittelpunkt des Hauses, als ein versteckter und auch öffentlicher Altar. Harten Mittelpunkt des Hauses, die keusch und fromm, doch der Dienst und Befehl der Unkeuschen und Schamlosen. Wie hatte die Baronin es wagen können, da sie die Vorzüge der Gegend pries, die Nähe der Kirche in die so weit fließen? Müsste sie nicht als Letzte sozusagen barfuß die Kirche betreten? Bethin glaubte, wer da antworten, erfüllte ihn mit solcher Rührung, dass er sie hätte rauben mögen. Bloß um vor ihrer Tür zu wachen, damit ungestört und ungeschändet in einem Traum von weißen Spitzen ewig sie träume. Freundlich von den Damen ins Erdgeschoss zurückgeleitet, verabschiedete er sich mit dem Versprechen, bald wiederzukommen. Auf der Straße wurde er sich der Leere dieses Besuches bewusst. Er dachte daran, wie die Damen von Bertrands Reden bestürzt wären, und er wünschte sogar, sie könnten ihn einmal hören. Wenn ein Mensch sowohl infolge der kastenmäßigen Abgeschlossenheit seines Lebens als auch infolge einer gewissen Trägheit des eigenen Gefühls die Gewohnheit angenommen hat, den Nebenmenschen zu übersehen, so muss es ihm selber auffallen und verwunderlich erscheinen, wenn sein Auge von zwei fremden jungen Leuten gefesselt wird, die sich in seiner Nähe unterhalten. Solches widerfuhr Joachim eines Abends im Foyer des Opernhauses. Die beiden Herren waren offenbar Ausländer und hatten die 20 nicht viel überschritten. Am ehesten hätte er sie für Italiener gehalten, nicht nur, weil der Schnitt ihrer Anzüge ein wenig außergewöhnlich schien, sondern weil der eine, schwarzäugig und schwarzhaarig, den italienischen Knebelbart trug. Und obwohl es Joachim widerstrebte, auf die Gespräche anderer Leute zu horchen, ward ihm dennoch inne, dass sie einer fremden Mundart sich bedienten, die aber nicht die italienische war, so dass er sich gezwungen fühlte, näher hinzulauschen, bis er mit einem kleinen Schreck zu erkennen glaubte, dass die beiden jungen Leute tschechisch oder wie es richtiger hieß, böhmisch sprachen. Unbegründet war dieser Schrecken, und noch unbegründeter erschien ihm das Gefühl der Untreue gegenüber Elisabeth, das sich dazu einstellte. Natürlich war es möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, dass Fruzena sich hier im Theater befände und dass die beiden jungen Leute sie ebenso in ihrer Loge aufsuchen würden, wie er selber manchmal Elisabeth in der ihrigen besucht hatte. Und vielleicht hatte der junge Mann mit dem schwarzen Bärtchen und dem allzu gelockten schwarzen Scheitel wirklich eine Ähnlichkeit mit Fruzena. Nicht bloß der Haarfarbe wegen. Es war vielleicht der nämliche, etwas zu kleine Mund, dessen Lippen sich zu deutlich von der gelblichen Haut abhoben, diese zu kurz und zu zierlich geratene Nase und das Lächeln, das irgendwie herausfordernd war. Ja, herausfordernd war das richtige Wort und trotzdem um Verzeihung bat. Als er dem Bruder Rusenas nach der Vorstellung nochmals begegnete, fühlte er dankbar, dass damit auch die Schwester ihm verboten war. Und er fühlte sich so sicher, dass er trotz seiner Uniform den Weg in die Jägerstraße einschlug. Und auch das Gefühl der Untreue war verflogen. Allein als er in die Friedrichstraße einbog, wusste er, dass er das Lokal doch nicht in Uniform betreten könnte. Er war enttäuscht und ging die Jägerstraße weiter. Was sollte er tun? Er bog um den nächsten Häuserblock, kam zur Jägerstraße zurück, ertappte sich dabei, wie er den vorübergehenden Mädchen unter den Hut schaute, oftmals in der Erwartung, italienische Worte zu hören. Als er aber wieder in die Nähe der Lokale kam, klang es nicht italienisch, sondern hart singend stakkatiert. »Aber wollen Sie mich gar nicht mehr kennen?« Pasino sagte wider Willen »Rusena« und dachte gleichzeitig, wie peinlich. Er stand in Uniform auf offener Straße mit so einem Mädchen. »Nein, heute geht es nicht, kleine Rusena.« »Ja, und er müsse nun eilen.« »So lange haben mich warten lassen. Und jetzt ist nicht?« Ihr Gesicht hellte sich auf. Er müsse sie besuchen. Er blickte in dieses ängstlich fragende Gesicht, als wollte er es endgültig sich einprägen, dennoch suchend, ob nicht das des südländischen Bruders mit dem Spitzbart darin verborgen wäre. Noch forschte sein Blick, aber seine Abneigung erlosch. Er zögerte noch. »Nein, kleine Rusena, er werde sie nicht besuchen. Aber...« »Aber?« Joachim wusste erst nicht, was sich an das »Aber« anschließen sollte, und da wusste er es auch schon. »Wir könnten uns ja draußen treffen. Gemeinsam frühstücken.« »Ja, ja, ja, ja, Sie kennen ein kleines Gasthaus.« »Morgen.« »Nein, morgen ginge es noch nicht. Aber Mittwoch sei ihr Dienst frei.« »Mittwoch.« Und sie machten aus, sich Mittwoch zu treffen. Dann stellte sie sich auf die Zehenspitzen und flüsterte ihm ins Ohr, »Bist lieb und gut, du«, und lief davon. Verschwand in der Türe, über welcher die Gasflammen brannten. Pasino sah seinen Vater raschen und zielstrebigen Schrittes die Treppe hinaufsteigen, und sein Herz zog sich deutlich und sehr schmerzlich zusammen. Rusena war von der steifen Konvention entzückt, mit der Joachim sie im Restaurant behandelt hatte, und sie vergaß darüber sogar die Enttäuschung, dass er in Zivil gekommen war. Der Tag war regnerisch und kühl, dennoch hatte sie auf ihr Programm nicht verzichten wollen, und so waren sie nach dem Mittagessen nach Charlottenburg und an die Havel gefahren. Schulter an Schulter gelehnt, von weitem einem Dreieck gleichend, gingen sie den Uferweg. Stumm, denn sie wussten beide nicht, was sie zueinander gewählt hatte. Doch unversehens, während sie gingen, hatte Rusena sich über seine Hand gebeugt, die in der ihren gefesselt lag, und hatte sie geküsst, noch ehe er sich frei machen konnte. »Wie bist mir aufstiegen entgegen?« »Habe ich gesagt, Rusena, habe ich gesagt, ist nicht für dich, ist nie für dich. Und jetzt bist da.« Aber sie gab ihm die Lippen nicht zum erwarteten Kuss, sondern fiel, gierig fast, nochmals mit dem Gesicht auf seine Hand. Und als er es nicht dulden wollte, biss sie sich fest, nicht arg, sondern so vorsichtig und zart wie ein kleiner Hund, der spielt. Dann das Mahl befriedigt betrachtend, sagte sie, »Jetzt gehen wir weiter spazieren. Regen schadet nicht.« Sanft sank der Regen in den Fluss, rieselte leise in den Blättern der Weiden. Setzte der Regen stärker ein, suchten sie Schutz bei den Bäumen, unter denen der Boden noch trocken lag. Ein Flecken trockenen, unerlösten Sommerstaubes, fast armselig, in all der Gelöstheit ringsum. Rusena zog die Nadeln aus dem Hut, nicht bloß, weil der städtische Zwang sie störte, sondern auch, um Joachim vor den scharfen Spitzen zu bewahren, nahm den Hut ab und lehnte sich mit dem Rücken an Joachim, als wäre er der schützende Baum. So unbewegt standen sie, und der graue Himmel wurde so eins mit der Wasserfläche, dass die Weiden der Insel drüben wie in einem grauen See schwebten, aufgehängt oben oder ruhend unten, man wusste es nicht. Doch dann betrachtete sie die nassen Ärmel ihrer Jacke und bedeutete leise, dass sie umkehren müssten. Nun schlug ihnen wohl die Nässe ins Gesicht, aber sie durften nicht eilen, denn es hätte den Zauber zerbrochen, und sie wurden seiner erst wieder sicher, als sie in der kleinen Schenke Kaffee tranken. Als sie aber in der Droschke unter dem aufgestellten Dach mit der heruntergelassenen Regenklappe wie in einer dunklen Höhle saßen, leises, sanftes Trommeln der Tropfen auf dem gespannten Leder über sich, nichts sahen als den Pelerinenrand des Kutschers und von der Welt nicht mehr als die zwei grauen, nassen Streifen des Fahrdammes in den Ausschnitten links und rechts, und bald auch dies nicht mehr sahen, da beugten sich ihre Antlitze ineinander, mündeten und vergingen ineinander, ruhend und fließend wie der Fluss, verloren und uneinbringlich, immer wieder gefunden und im Zeitlosen untergetaucht. Es war ein Kuss, der 1 Stunde und 14 Minuten währte. Dann hielt der Wagen vor Rusinas Haus, doch als er mit ihr eintreten wollte, schüttelte sie den Kopf und er wandte sich zum Gehen. Aber der Schmerz dieses Abschiedes war so groß, dass schon nach wenigen Schritten er umkehrte und die Hand ergriff, die unbewegt sehnend noch ausgestreckt war, gezogen von der eigenen Bangigkeit und hingezogen von der ihren, wie im Traume schon beide, schlafwandelnd sie hinaufstiegen, die dunkle Treppe, die unter den Füßen knarrte, dunklen Vorraum durchquerten und in dem Zimmer, das im Schatten früher Regendämmerung lag, hinsanken auf den rauen Teppich, der das Bett dunkel bedeckte, den Kuss wieder suchten, aus dem sie gerissen worden waren. Ihre Gesichter feucht von Regen oder von Tränen. Sie wussten es nicht. Mach auf das. Rusina riss zugleich an seiner Krawatte und den Knöpfen seiner Weste. Und wie in plötzlich jäher Demut, sei es vor ihm, sei es in Dankbarkeit vor Gott, fiel sie auf die Knie. Den Kopf an der Bettkante riss sie die Knöpfe seiner Schuhe auf. Oh, wie war dies fürchterlich! Warum nicht hinsinken, unerinnert an die Futterale, in denen sie steckten? Und doch, wie war er ihr dankbar, dass rührend sie es erleichterte. O Erlösung, ihr Lächeln, mit dem sie das Bett aufschlug, in das sie stürzten. Im Dunkel sah er Rusinas Gesicht, doch wieder hingleitend war es, gleitend zwischen den dunkleren Ufergebüschen der Locken, und seine Hand musste es suchen, sich vergewissern, dass es da sei, fand die Stirn und die Lider, unter denen hart der Augapfel ruht, fand die beglückende Rundung der Wange und die Linie des Mundes zum Kusse geöffnet. Welle des Sehnens schlug gegen Welle. Hingezogen von der Strömung fand sein Kuss den ihren. Und während die Weiden des Flusses emporwuchsen und von Ufer zu Ufer sich spannten, sie umschlossen wie eine selige Höhle, in deren befriedeter Ruhe die Stille des ewigen Sees ruht, war es, so leise er es sagte, erstickt und nicht mehr atmend, bloß ihren Atem noch suchend, war es wie ein Schrei, den sie vernahm. »Ich liebe dich«, sie aufschloss, so dass wie eine Muschel im See sie sich aufschloss. Und er in ihr ertrinkend versank. Unvermutet traf die Nachricht vom Tode seines Bruders ein. Er war im Duell mit einem polnischen Gutsbesitzer in Posen gefallen. Wäre es einige Wochen früher geschehen, Joachim wäre vielleicht nicht erschüttert gewesen. In den 20 Jahren, die er fern vom Hause verbracht hatte, war ihm die Gestalt des Bruders immer mehr verblasst. Und wenn er an ihn dachte, so sah er bloß den blonden Jungen im Knabenanzug vor sich. Sie waren stets gleich gekleidet gewesen, bis man ihn in die Anstalt gesteckt hatte. Und auch jetzt musste er zuerst an einen Kindersarg denken, und Erbitterung gegen den Vater stieg auf. So war es also dem alten Manne gelungen, auch diesen Sohn aus dem Hause zu vertreiben. Es war ein erbittertes Gefühl der Befreiung, dass er den Vater für den Tod verantwortlich machen durfte. Er fuhr zum Begräbnis. Als er in Stolpin anlangte, fand er einen Brief Helmuts vor. »Ich weiß nicht, ob ich aus dieser etwas überflüssigen Angelegenheit lebend herauskomme. Natürlich hoffe ich es, aber mir ist es trotzdem fast gleichgültig. Ich begrüße das Faktum, dass es so etwas wie einen Ehrenkodex gibt, der in diesem, so gleichgültigen Leben eine Spur höherer Idee darstellt, der man sich unterordnen darf. Ich hoffe, dass du in deinem Leben mehr Werte gefunden hast als ich in dem meinen. Manchmal habe ich dich um die militärische Laufbahn beneidet. Sie ist wenigstens ein Dienst an etwas Größerem, als man selber ist. Ich weiß ja nicht, wie du darüber denkst, aber ich schreibe es dir, um dich zu warnen, die militärische Laufbahn, sollte ich fallen, aufzugeben, um das Gut zu übernehmen. Früher oder später wird es ja nötig sein, aber solange Vater lebt, ist es wohl besser, du bleibst vom Hause ferne, es sei denn, dass die Mutter dich brauchen sollte. Ich habe viele gute Wünsche für dich. Es folgte eine Reihe verschiedener Bestimmungen, über deren Ausführung Joachim zu wachen hätte, und zum Schluss etwas unvermittelter Wunsch, Joachim möge weniger einsam sein als er. Die Eltern waren sonderbar gefasst, auch die Mutter. Der Vater begrüßte ihn mit einem Händedruck. Er fiel für die Ehre. Für die Ehre seines Namens. Und ging dann schweigend, mit harten, geradlinigen Schritten im Zimmer hin und her. Bald darauf wiederholte er. Er fiel für die Ehre und ging zur Türe hinaus. Man hatte Helmut im großen Salon aufgebahrt. Im Vorhaus spürte Joachim den schweren Duft der Blumen und Kränze. Zu schwer für einen Kindersarg. Ein obstinater und sinnloser Gedanke. Und dennoch blieb Joachim zögernd in der schwer drapierten Türe stehen, wagte nicht hinzuschauen, sah zu Boden. Die Vorstellung, er selber liege dort, wurde so stark, dass er es wie eine Erlösung und wie ein freundliches Geschick empfand, als er näher tretend erkannte, dass der Sarg geschlossen war. Irgendjemand sagte, dass das Gesicht des Toten durch die Schusswunde entstellt sei. Er hörte es kaum, blieb beim Sarg stehen, hatte die Hand auf den Deckel gelegt. Und in der Unbeholfenheit, die den Menschen vor einer Leiche und dem Schweigen des Todes überkommt, und in der alles Gegebene sich weitet und zerfällt, das Altgewohnte zerbricht und zerfallend erstarrt, die Luft dünn wird und untragfähig, war es, als würde er den Platz am Katafalk nie mehr verlassen können. Und nur mit großer Anstrengung vermochte er sich zu erinnern, dass dies der große Salon war und dass der Sarg auf der Stelle stand, die sonst das Klavier einnahm, und dass am rückwärtigen Rande des Teppichs ein Stück Parkett sein musste, das man noch nie betreten hatte. Mutter schritt am Arm Vaters die Treppe herab. Man wunderte sich über ihre Standhaftigkeit, ja, bewunderte sie. Aber vielleicht lag das bloß an der Trägheit des Gefühls, die ihr eigentümlich war. Der Trauerzug formierte sich, und als die Wagen in die Dorfstraße einbogen und das Gotteshaus vor ihnen lag, freuten sich alle herzlich, dass sie aus der heißen Nachmittagssonne, die sich in das schwere Tuch der Trauergewänder und der Uniformen scharf und staubig eingebrannt hatte, in die kühle weiße Kirche eintreten durften. Der Pastor hatte eine Rede gehalten, in der viel von Ehre vorgekommen war, geschickt verbunden mit Wendungen, die auf die Ehre des Höchsten abzielten. Zur Orgel erklang es, dass man vom Liebsten, was man hat, muss scheiden, ja meiden, und Joachim wartete stets auf den Reim, ob er auch eintreffen werde. Joachim verließ die Kirche, und es fiel ihm das Wort erhoben und gestärkt ein, aber das Wort war ihm nicht leer, sondern hatte einen guten jugendlichen Sinn. Er nahm sich vor, Elisabeth aufzusuchen. Im Coupé tauchte es wieder auf. Wieder sagte es, erhoben und gestärkt. Aber es verband sich nun mit dem Bilde einer gestärkten Hemdbrust, mit einer beglückenden Sehnsucht nach Lusena. Thank you. Hermann Broch, Die Schlafwandler. 1888. Paseno oder die Romantik. Teil 1. Erzähler Jürgen Hentsch. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2007.